Risiken der monetären Finanzierung durch die EZB. Haben also jene recht, die den Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB für stabilitätspolitisch unbedenklich halten? Natürlich nicht. Es ist wie beim Rauchen. Die Risiken sind umso gefährlicher, weil sie sich nicht unmittelbar nach dem Genuss einer Zigarette und zudem erst langfristig und individuell durchaus unterschiedlich auftreten. Und es handelt sich keineswegs nur um das Inflationsrisiko. Die EZB kann die geldpolitische Wirkung des Ankaufs von Staatsanleihen zwar durchaus bis zu einem beträchtlichen Ankaufsvolumen durch andere geldpolitische Maßnahmen kompensieren. Auch angekaufte Bestände von 500 oder 600 Milliarden wären sicherlich noch in Hinblick auf die inflationsneutrale Steuerung des Geldangebots kompensierbar. Sie könnte grundsätzlich auch, wenn sich die Märkte für Staatsanleihen der Euro-Länder stabilisieren, diese Anleihen allmählich wieder abstoßen. Das geht aber nur, wenn die Grundtheorie stimmt, die der erstmaligen Ankaufsentscheidung des EZB-Rats vom 9. Mai 2010 zugrunde lag. Dass nämlich der Markt für Staatsanleihen jener Länder, die in das Ankaufsprogramm einbezogen wurden, nur vorübergehend gestört, in der Struktur aber gesund sei. Es wird vermutet, dass die EZB allein griechische Anleihen im Umfang von über 100 Milliarden Euro besitzt. Hier ist der Markt sicherlich für längere Zeit gestört, wenn man es ganz zurückhaltend ausdrückt. Nur dann, wenn die besagte Grundtheorie stimmt, ergibt sich auch die Möglichkeit, irgendwann weitere Ankäufe einzustellen, ohne dass die Kurse in den Keller fallen und Zinsen erneut steigen. Solange aber nur fortgesetzte Ankäufe die Kurse auf einem erwünschten Niveau halten, ist die Situation immanent instabil. Die EZB wird in immer weitere Ankäufe hineingetrieben. Stellt sie diese irgendwann ein, weil es einfach nicht mehr weitergeht und die Kurse sinken erneut, dann entsteht Abschreibungsbedarf, den die EZB ehrlicherweise irgendwann auch in ihrer Bilanz abbilden müsste. Grundkapital und Rücklage in der konsolidierten Bilanz des Eurosystems betragen aber nur 81,5 Milliarden Euro. Dieses Grundkapital könnte bereits heute völlig verbraucht sein, wenn man das Ankaufsprogramm sofort einstellt und abwartet, welches Kursniveau sich einpendelt. Das bedeutet wiederum, dass die finanziellen Risiken des Ankaufs von Staatsanleihen durch die EZB voll zu Lasten ihrer Eigentümer, also der am Eurosystem beteiligten Staaten, gehen. Deutschland ist aufgrund seines Anteils immer mit 27% dabei. Fallen im Zuge einer Eurokrise andere Länder für den Kapitalnachschuss aus, dann erhöht sich der deutsche Anteil entsprechend. Oft wird die Parallele gezogen zwischen dem Quantitative Easing anderer Notenbanken und der Ankaufspolitik der EZB. Dieser Vergleich führt schon von der Motivlage her in die Irre, aber auch in Bezug auf die Wirkungen. Kauft die nationale Notenbank Staatsanleihen in eigener Währung, so besteht niemals ein Solvenzrisiko für die Notenbank, höchstens ein Inflationsrisiko für die Volkswirtschaft. Dagegen hat sich die EZB mit dem Ankauf zum Beispiel griechischer Anleihen ganz klar ein Solvenzrisiko in die eigene Bilanz gebracht. Das Motiv für das Quantitative Easing nationaler Notenbanken ist die Durchführung ihrer Geldpolitik und die Unterstützung der staatlichen Wirtschaftspolitik. Das Motiv für die Ankäufe der EZB war es, einzelne Staatshaushalte vor Refinanzierungsschwierigkeiten zu bewahren. Die Kernmotivation des Ankaufsprogramms ist fiskal und nicht geldpolitischer Natur. In dieser Zielsetzung liegt die mit dem Ankaufsprogramm verbundene Mandatsüberschreitung und Vertragsverletzung. Die mit dem Quantitative Easing nationaler Notenbanken verbundenen Chancen und Risiken betreffen den jeweiligen Nationalstaat in seiner Gesamtheit. Dagegen löst der Ankauf nationaler Staatsanleihen durch die EZB zwar eine Haftung für alle aus, aber die Hilfen dienen und nützen ja nur bestimmten bedrängten Ländern. Nutzen und Lasten verteilen sich also asymmetrisch. Andererseits zeigt der Vergleich der Ankaufsvolumina, dass andere Notenbanken Quantitative Easing in viel höherem Maße eingesetzt haben als die EZB. Im Hinblick auf die geldpolitische Wirkung und mögliche Inflationsrisiken hängt viel davon ab, ob und wenn ja wie, das Ankaufsprogramm sein natürliches Ende findet. Wenn die EZB zur Kursstützung das Ankaufsprogramm unbegrenzt fortsetzt, wird sie irgendwann nicht mehr in der Lage sein, die geldpolitischen Wirkungen eines Anleihebestandes von 1.000 Milliarden Euro oder mehr dauerhaft durch andere, die Liquidität steuernden Maßnahmen zu kompensieren. Dann droht in der Tat auch eine stärkere Inflation. Durch die Entscheidung zum Ankauf von Staatsanleihen hat sich die EZB Sorgen und Probleme zu eigen gemacht, die nicht die ihren sind. Zwar gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob mit dem umfangreichen Ankauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt gegen das Verbot der monetären Finanzierung auch formal verstoßen wurde. Schließlich leiht die EZB den Staaten das Geld ja nicht unmittelbar. Gegen die Intention des Artikels 123 AEUV und des Artikels 21 der EZB-Satzung hat aber die EZB allemal verstoßen. Auch rein ökonomisch können die Wirkungen eines Ankaufs am Sekundärmarkt und eines unmittelbaren Staatskredits gar nicht mehr unterschieden werden. Wenn die Interventionen der EZB an den Anleihemärkten die Voraussetzung dafür ist, dass die betroffenen Staaten ihre Anleihen überhaupt verkaufen können.